1. Abimelech, der Sohn Jerubals, begab sich nach sich hem zu den Verwandten seiner Mutter, mit ihnen und dem gesamten Clan seiner Mutterlichen Familie zu sprechen. 2. Er forderte sie auf, die Bürger von sich hem zu fragen, ob es Vortelhafter sei, von 70 Sonen Jerubals oder von einem einzigen Mann regiert zu werden, wo bei und ihr Gemeinsam Herkunft appelliert. 3. Die Brüder seiner Mutter setzten sich daraufhin bei den Bürgern von sich hem für in ein, woraufhin die sich für Abimelech entschieden, dasie in alseren nahen Verwandten betrachteten. Für sie stellten im 70 Silberstück aus dem Tempel des Ballberitz zur Verfügung, mit denen erleichtfertig und skrupellos manner anwarb, die im Fortan folgten. 5. Danach suchte das Haus seines Vaters in Ofra auf und ermordet sein 70 Brüder auf einem einzigen Stein, lediglich Jotham, der jüngste Sohn, entkam dem Massaker, weil sich versteckt hat. 6. In der Fold versammelten sich Bürger von Sichem und die Bewohner von Milo bei der Echem Denkmal in Sichem, Abimelech offiziell zum König zu proklamieren. 7. Als Jotham de von Erfa bestieg den Gipfel des Berges Gerizim und rief der Mensch mit lauter Stimme zu, sie Sultan im Gehor Schenken, damit auch Gott sie Erhor. 8. Erzählt ein Gleichnis, in dem die Baum einst Orsogen, einen König zu salben, wo bei sie zu es den Ulbaum beten, über sie zu herrschen. 9. Der Ulbaum lente Jedoch ab, der seinen Wertwahlen Ertrag, der Gotter und Menschen et, nicht aufgeben wollte, lediglich über den anderen Bormen zu schweben. 10. Daraufhin wanten sich die Bormen den Feigenbaum und forderten ihn auf, ihr Herrschaft zu übernehmen. 11. Auch der Feigenbaum weigert sich und fragte, warum sein Sus und sein Guten Fruchte aufgeben sollte, nur ein Machtposition über den Bormen einzunehmen. 12. Als nächstes beten die Borm den Weinstock, König zu werden. 13. Dr. Weinstock entgegnet, kon seinen Wein, der Gotter und Menschen erfreut, nicht verlassen, über den Bormen zu schwanken. 14. Schließlich forderten Baum den Dornstrauch auf, die Königswort über sie anzunehmen. 15. Der Dornstrauch antwortet, wenn sie in Ernst Haft zum König salben wollten, mussten sie in seinem Schatten schut suchen, andenfalls word fewer von im ausgehen und die Zeden des Libanon vernichten. 16. Jotham fragte nun, ob sie aufrichtig gehandelt hatten, als sie Abimelech zum König machten, und ob sie Jerubal und seine Familie die gebührend Anerkennung für sein Taten erwiesen hatten. 17. Erinnert sie daran, dass sein Vater für sie gekämpft und sein Leben riskiert hat, sie aus der Unterdrückung durch die Midianiter zu befreien. 18. Denach hatten sie sich gegen sein Familie erhoben, sein 70 Son Ermadet und Abimelech, den Sohn einer Sklavin, zum König gewollt, ne weil verwandter sei. 19. Falls sie in diesem Tag wirklich loyal gegenüber Jerubal gehandelt hatten, sollten sie sich an Abimelech freuen und sich an ihnen. 20. Wenn dies Jedoch nicht der Fall sei, soll fewer von Abimelech ausgehen und sich hem soe milo verzehren, und ebenso soll fewer von den Bergen sichems ausgehen, Abimelech zu vernichten. 21. Unmittelbar danach floh Jotham aus Angst vor seinem Bruder Abimelech und ließ sich in der Ortschaft nieder, wo in Sicherheit lebte. 22. Nachdem Abimelech drie Jahre lang die Herrschaft über Israel ausgeübt hat. 23. Sank Gott einen Geist der Zweitracht zwischen Abimelech und die Bürger von Sichem, woraufhin dies ihrem Anführer die Trui brachen. 24. Dies Gesher, damit die gewollten den 70 Sonen Jerubals geracht werden die should für a blut sowohl Abimelech als auch die Bürger von Sichem treif, die in Unterstutzt hatten. 25. Die Sichemiten legten Hinterhalt auf den Berggipfeln und beraubten Jeden, der auf der Straße vor Bakem, was Abimelech schließlich gemeldet word. 26. Zu dieser Zeit kam Gal, der Sohn Ebeds, mit seinen Brüdern nach. Sichem und gewann das Vertrauen der dortigen Bürger. 27. Während eines Fests in den Weinberg entkelteten sie Trauben, hielten ein Feier im Tempel ihres Gottes ab und begannen, während des Essens und Trinkens über Abimelech zu fluchen. 28. Gal provosiert die Mensch mit der Frage, where Abimelech und sein Voigt Siebel eigentlich seien, dass man ihnen dienen muss und forderte sie auf, lieber den Nachkommen Hamas zu dienen. 29. Er behauptet, wenn das Kommando über Diocese Vogue hat, wird Abimelech sofort vertrieben und in Herausforden, sein hier zu verstärken und zum Kampf anzutreten. 30. Als Siebel, der Stadthalter von sich hem, von den aufrührerischen Reden Giles Erfer, entbrannte sein Zorn gegen ihn. 31. Er sandt heimlich Boten zu Abimelech, in Dava zu warnen, dass Giles und sein Bruder die Stadt gegen sein Herrschaft aufwiegelten. 32. Siebel riet Abimelech, nackt mit seinen Truppen auszurücken und sich in der Umgebung der Stadt im Hinterhalt zu verbergen. 33. Soll bei Sonnenaufgang die Stadt angreifen, wenn Gaul dann mit seinen Luten herausgame, kann Abimelech die Gelegenheit nutzen, in Entscheiden zu schlagen. 34. Abimelech folgte diesem Rat, brach nackt mit seinem gesamten Heer auf und verteilt sein Manner in via Abteilungen rund sich hem. 35. Als Gaul am Morgen vor das Stadt trat, erhoben sich Abimelech und sein Truppen aus ihren Verstecken. 36. Gaul bemerkt die heranahenden Männer und sagt zu Siebel, das Loot von den Bergen herabkamen, doch Siebel tat dies als bloß Schatten der Berger ab. 37. Gaul beharrt jedoch darauf, das Truppen aus der Mitte des Landes und ein weitere Abteilung vom Weg der Warsidreiche her im Anmarsch seien. 38. Daraufhin vespertet Siebel in und fragte, wo nun sein großen Werk geblieben seien, mit denen Abimelechs Autorität in Frage gestellt hat, und forderte in zum Kampf auf. 39. Gaul zog daraufhin und der Spitze der Bürger von sich hem aus, sich Abimelech in einer Schlacht entgegen zu stellen. 40. Abimelech schlug in jedoch in die Flucht und verfolgt ihn, wo bei viel Sikamiten bis vor das Stadt zu fehlen. 41. Warend Abimelech in Aruma blieb, vertrieb Siebel Gaul und sein Bruder endgültig aus sich hem, so dass sie dort keinen Zufluchtsort mehr hatten. 42. Als das Volk am nächsten Tag wieder auf die Felder hinausging, wurde dies Abimelech sofort berichtet. 43. Teilte sein Heer in drei Gruppen auf, legte sich erneut im Hinterhalt auf dem Feld Beriton griff die Luten, sobald sie die Stadt verließen. 44. Warend Abimelech mit seiner Einheit das Stadt besetzt, überfielen die bei den anderen Abteilungen die Menschen auf den Felden und tobten sie. 45. Den ganzen Tag über belagerte Abimelech die Stadt, bis der sie schließlich erobert, die Einwohner totet, die Gebäude zerstört und den Boden mit Sols bestrut. 46. Als die Bewohner des Turms von sich hem von der Zerstörung erfuhren, flutschteten sie sich in den befestigten Raum des Tempels von Elberit. 47. Sobald Abimelech erfuhr, dass sich al Anführer der Stadt dort versammelt hatten. 48. Stigo mit seinen Mannen auf den Bergsalmen, heb mit einer Axt einen Ast ab und befahl seinen Soldaten, es im unversuglich gleich zu tun. 49. Jeder Soldatschnitt einen Ast ab, und sie legten das Holz am Tempeljewel auf, es in Brand zu setzen, wo durch etwa tausend Männer und Frauen in den Flammen starben. 50. Danach zog Abimelech weiter gegen die Stadt Thebes, belagert sie und bracht sie unter sein Kontrolle. 51. Inmitten der Stadt befand sich jedoch ein starker Turm, in den sich Alberger flutschteten, die Türen very gelten und auf das Stadt stiegen. 52. Abimelech griff den Turmen und versucht, bis und die Tur vorzudringen, Ortsdiocese Gebäude in Brand zu stecken. 53. In diesem Moment warf ein Frau einen oberen Mühlstein vom Dach herab, der Abimelech am Kopf traf und im den Schädel zertrümmert. 54. Rief sofort seinen Waffenträger herbei und befahl ihm, in mit dem Schwert zu toten, damit man nicht sagen kann, ein Frau habin. Besiegt, daraufhin erstach in sein Diener. 55. Als die Israeliten sahen, dass Anführer tot war, lost sich das hier auf und jedekerte in sein Heimat Zurück. 56. Auf dies Weiße Virgel got Abimelech das Verbrechen, dass durch den Morden seinen Siebzig Bruden und seinem Vater begangen hat. 57. Auch die Bossheit der Männer von sich hem ließ got auf sie Zurück fallen, so dass sich der Flutsch jot hams, des Sohns Jerubals, und ihnen erfüllt.